Der hohe Priester antwortete und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seiest Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagest, doch sage ich euch, von nun an wird's geschehen, dass ihr sehen werdet des Menschen Sohn, sitzen zu Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Als Christus, hohe Priester, seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert, was dürfen die weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört, was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: Ist es Gott der Schöne? Aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Als er aber zur Tür hinausging, sahen ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war doch mit dem Jesu von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwur dazu: Ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Petro: Wahrlich, du bist doch einer von denen, einer Sprache. Da hub er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne des Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte: Ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Und ging heraus.

Priester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten und banden ihn, führeten ihn hin und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontio Pilato. Danach sah Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereuete es ihn und brachte herwieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Was geht uns das an? Was geht uns das an? Was sehen uns so? Was sehen uns so? Und er warf die Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und erhängete sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es taugt nicht, es sei nicht, dass wir sie in den Gasten lassen. Gebt mir meinen Jesum.

welchen wollt ihr unter diesen zwehen, denn ich euch soll losgeben. Sie sprachen: Fahren! Pilato sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Lass die Kraft, lass die Kraft, lass die Kraft, lass die Kraft, lass die Kraft. Was hat er denn Übels getan?